Heute bist du dran, heute kommt's drauf an, heute wird gezählt. Und du wirst nicht gefragt, egal wie du dich plagst, sie haben dich ausgewählt. Smarte junge Typen mit einer modischen Krawatte, eloquent mit einer lässigen Eleganz. In ihrer Sicht, in ihrem Bericht, funktionierst du nicht. Keine Ahnung, die Ziele fest im Blick, kommen niemals aus dem Tritt. Keine Ahnung, einfach nur falsch, du kriegst jetzt so einen Hals. Der Stempel ist aufgedrückt. Du wirst an die Wand gedrückt. Schlägst um dich, willst dich wehren. Keiner will es hören. Jetzt kommt es zum Kampf. Alles wird verkrampft. Du nimmst die Dinge heim. Du denkst den Freund und Feind, wie war das gemeint? Und jetzt wirst du gemeint. Keine Ahnung, die Ziele fest im Blick, kommen niemals aus dem Dreh. Keine Ahnung, einfach nur falsch, du kriegst den Zorn heiß. Immer wieder fängst du damit an. Du nervst schon alle an. Keiner, den's mehr interessiert. Du hast dich isoliert. In ihrem Lächeln siehst du nur noch Arroganz. Du bist jetzt so weit, siehst keine Möglichkeit und schmeißt jetzt alles hin. Keine Ahnung, die Ziele fest im Blick, kommen niemals aus dem Brett. Keine Ahnung, einfach nur falsch. Du kriegst den Zorn heiß. Keine Ahnung, die Klappe ist so.